Das falsche Essen macht dick. Jetzt wird es vom Ansatz her ganz einfach und für Sie wahrscheinlich am schwierigsten. Wie Sie wissen, kann ein Mensch durch eine Diät abnehmen. Eine Diät steuert das Abnehmen aber durch Nahrungszufuhr. Auf dem Diätplan steht ja nicht, dass Sie nur noch alle 5 Tage essen sollen, sondern da steht, dass Sie jeden Tag etwas Bestimmtes essen sollen. Morgens Bananen-Schinkentoast, mittags Bandnudeln mit Gemüsestreifen und abends Birnen-Carpaccio mit Käse und Nüssen. Zwischendurch Orangenkrebs. Das sind authentische Mahlzeiten-Vorschläge der Weight Watchers. Und Sie nehmen davon ab? Wie geht das? Denkt nicht jeder, Essen mache dick? Das ist doch so ähnlich, als wollten Sie einen Alkoholiker mit Alkohol therapieren. Morgens ein Bierchen, nachmittags Schnaps und abends noch ein Glas Wein und zwischendurch ein paar Wodka. Und nach 3 Wochen ist er trocken. Interessanterweise funktioniert aber eine Diät genau auf diese Weise. Und nun das Argument, ja, bei einer Diät esse ich aber nichts Falsches mehr. Ach ja, was ist denn das sogenannte Falsche? Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass völlig verschieden geartete Diäten allesamt einen ähnlichen Effekt haben. Da gibt es zum Beispiel die Dr. Atkins-Diät, die im Groben sagt, iss ruhig Fett, das ist nicht schlimm, iss aber keine Kohlenhydrate. Auf dem Speiseplan stehen Dinge wie Steaks, Käse, Butter oder Hamburger. Natürlich ohne Brot. Nun, wenn Sie das befolgen, nehmen Sie ab. Hören Sie damit auf, nehmen Sie wieder zu. Abgesehen davon können Sie ja von dieser Art der Ernährung eine Niereninsuffizienz, Leberschäden, Akne und Verstopfung bekommen, wenn Sie nicht angstfrei essen. Das renommierte Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlichte 2 Studien zu diesem Thema mit überraschendem Ergebnis. Speck und Hamburger führen nicht nur zu einer Gewichtsreduktion, sondern es rollten auch mehr Pfunde als bei einer fettarmen Diät. Damit ist bewiesen, dass Menschen mit hoher Fettzufuhr durchaus abnehmen können. Auf der anderen Seite haben wir die Glücksdiät-Anweisung, die da lautet, iss ruhig Kohlenhydrate, das ist nicht schlimm, aber iss keine Fette. Brot, Nudeln, Kartoffeln, immer rein damit. Nun, wenn Sie das befolgen, nehmen Sie ebenfalls ab. Hören Sie damit auf, nehmen Sie wieder zu. Gegner dieser beiden Diäten argumentieren, dass diese lediglich nach dem Trennkostprinzip funktionierten. Die Nährstoffe könnten getrennt besser verstoffwechselt werden. Ist wissenschaftlich nicht haltbar, aber meinetwegen. Dann bedeutet das also, dass mein Kind nie dick wird, wenn ich ihm immer nur Schokolade gebe? Es gibt die Mayo-Diät, die Herbalife, die Dr. Strunz, die Vollmond, die Augenfarben, die Brigitte, die Weight Watchers und die sonst wie und was geartete Diät. Und alle sagen Ihnen etwas anderes. Doch unter sind echte schlimmer Diäten, mit denen Sie glatt ein Feinschmecker-Restaurant betreiben könnten. Doch wenn Sie die Diätanweisung befolgen, nehmen Sie ab. Hören Sie damit auf, nehmen Sie wieder zu. Infolgedessen entstand ein ganzer Industriezweig, der sich ständig mit der Frage beschäftigt, wie ein Mensch am besten abnehmen kann. Dabei ist doch schlank werden das geringste Problem. Schlank bleiben war bis dato das ungelöste Rätsel. Ich habe hier ein Fallbeispiel, das sehr eindrücklich zeigt, wie die Diätindustrie Menschen in Abhängigkeiten hält, anstelle sie aufzuklären und damit aus ihren Mustern zu befreien. Obrigkeitshörigkeit macht vorübergehend schlank. Sonja und Harald waren ein ganz normales Pärchen. Seit 5 Jahren verheiratet, keine Kinder, Streit an jedem Wochenende und beide stark übergewichtig. Sonja arbeitete in einem Kindergarten und Harald ärgerte sich im Job als Hilfsarbeiter herum. Die Unzufriedenheit war nicht das Einzige, was die beiden gemeinsam hatten. Sie teilten noch ein ganz anderes Interessensgebiet, das Abnehmen. Es gab keine Diät, die die beiden nicht schon durchgemacht hätten, keine Gruppe, der sie nicht angehörten, mit dem Ziel abzunehmen. Interessant dabei war, dass die beiden am Anfang einer neuen Mitgliedschaft immer am meisten abnahmen und nach 3 bis 4 Monaten wieder zunahmen. Zu Beginn einer jeden Diätphase purzelten die Kilos. Merkwürdig, dachte ich, als das verzweifelte Paar mir seine Leidensgeschichte schilderte. Da die beiden das teuflische Jojo-Spiel endgültig beenden wollten, musste ich herausfinden, warum sie zu- und abnahmen. Beide waren recht einfache und normale, unauffällige Menschen. Höflich, gesetzestreu, sparsam, mittelmäßig gebildet, aber Experten in Sachen Ernährung. Das brachte mich auf eine Idee. Was wäre, wenn beide in Bezug auf Ernährung viel zu streng erzogen waren? Wenn sie keinerlei Selbstvertrauen in ihr eigenes Ernährungsgefühl mehr hatten, sondern von Kindesbeinen an Angst davor hatten, das Falsche zu essen? Und so war es auch. Haralds Mutter hatte während der Schwangerschaft irgendeine Unverträglichkeit oder Allergie und wurde ärztlicherseits auf eine strenge Diät gesetzt. Es hieß, wenn sie sich nicht daran hielte, würde ihr ungeborenes Kind im Mutterleib schwere Schäden davontragen oder gar sterben können. Der Junge kam gesund, aber mit leichtem Untergewicht zur Welt, sodass die verzweifelte Mutter auch in der Folgezeit ängstlich darauf achtete, dass ihr Sohn immer gesund ernährt war. Klar, dass Harald zum Kontrollfreak wurde. Dahingehend konditioniert bedeutete dies für Harald, das subjektive Empfinden, eine Speise sei ungesund, erzeugte Angst. Solange Harald dachte, eine Speise sei erlaubt, hatte er keine Angst. Ohne Angst keine Stresshormone, ohne Stresshormone kein Fettaufbau. Dadurch, dass er sich selbst ohne Unterlass die verschiedensten ernährungsmedizinischen Märchen servierte, glaubte er den Abnehmtrainern und Ernährungsberatern nach ein paar Monaten nicht mehr und nahm wieder zu. Und seine Frau Sonja? Sie hatte eine extreme Vaterbindung. Sonjas Vater war autoritär und weise zugleich. Auf ihn konnte sie sich als Mädchen verlassen und musste es auch. Hierdurch auf Hörigkeit gepolt, glaubte Sonja ihrem Mann Harald als unterbewusstem Vatervertreter mehr als allen anderen. Nahm er ab, nahm sie auch ab. Nahm er zu, weil er den Ernährungsregeln nicht mehr vertraute, nahm sie auch zu. Es war ein komplizierter Prozess, das Selbstvertrauen der beiden Entmündigten wiederherzustellen, und ich bin mir leider auch nicht sicher, ob mir dies vollständig gelungen ist, denn ich merkte schon beim zweiten Termin, dass die beiden eigentlich gehofft hatten, ich würde ihnen nun ebenfalls Woche für Woche sagen, was sie zu essen hätten. Übergewichtige brauchen Sicherheit. Doch Sicherheit kann ein Mensch sich letztlich nur selbst geben. Wenn sie sich, wie das Paar in unserem Beispiel, davon abhängig machen, was andere Leute sagen, laufen Sie immer Gefahr, einen Jojo-Effekt zu bekommen. Prüfen Sie lieber selbst, ob bestimmte Speisen Ihnen tatsächlich schaden können. Freiheit macht schlank, aber Freiheit kann man einem Menschen nicht befehlen. Sie sehen also, der gemeinsame Nenner bei den Diäten ist, dass Sie dabei immer etwas essen, von dem Sie überzeugt sind, es wäre richtig. Auf dem Diätplan steht schwarz auf weiß: Ist das ruhig, das ist nicht schlimm. Und immer, wenn sie das tun, nehmen sie ab. Und immer, wenn sie sich nicht an den Plan halten und etwas essen, von dem sie denken, es wäre falsch, dann nehmen sie wieder zu. Und wenn sie glauben, dass das, was sie essen, gut für ihren Körper, gut zum Abnehmen ist, dann ist es auch gut für ihren Körper. Welches Nahrungsmittel sie dazu sich nehmen, ist doch völlig egal. Nicht, dass wir aneinander vorbeireden, ich rede hier nicht vom gesundheitlichen Aspekt der Nahrung, sondern nur vom Fettaufbau. Krank werden können Sie selbstverständlich auch, wenn Sie Dinge essen, die den Körper stark belasten oder von denen Sie annehmen, sie könnten schaden. Und bestimmt kennen Sie das. Da gibt es Menschen, die sagen, ich brauche nur ein Stück Schokolade zu essen und ich nehme davon zu. Probieren Sie es aus. Ich bin einigermaßen sicher, dass Sie, wenn Sie eine Woche lang täglich eine ganze Tafel Schokolade essen, am Ende 4 Kilogramm mehr auf die Waage bringen können. Doch so eine Tafel Schokolade wiegt nur 100 Gramm und ungefähr 30% davon sind überhaupt Kohlenstoff. 30 Gramm. In einer Woche stehen also 210 Gramm Kohlenstoff 4 Kilo Fett gegenüber. Sie nehmen zu, weil es nicht die Schokolade ist, die sie dick macht, sondern das Gefühl beim Essen der Schokolade. Es ist das Gefühl, oh, jetzt nehme ich wieder zu, jetzt habe ich gesündigt. Es sorgt dafür, dass sie Neurotransmitter in ihrem Körper ausschütten, die dafür zuständig sind, dass sie das, was sie gerade gegessen haben, festhalten. Daraufhin bindet sich schlicht und einfach Kohlenstoff an Wasser. Und mehr noch, was sie vorher gegessen haben, wird ebenfalls gebunden. Denn ihr Stoffwechsel unterscheidet nicht zwischen Wasser aus Tee und Wasser aus Limonade. Dieses ganze Kilo Fett besteht tatsächlich aus dem, was Sie vorher und nachher gegessen und getrunken haben. Mit der Schokolade an sich hat das gar nichts zu tun. Ein anderes Beispiel. Glauben Sie, dass Sie fett werden, wenn Sie sich ab heute nur noch von grünem Blattsalat, nur grüne Salatblätter ohne Dressing, ernähren? Ich wette, Sie glauben es nicht. Aber natürlich können Sie davon fett werden. Jeder Mensch, jede Kuh, jede Ziege, jedes Schwein, jedes Schaf, jedes Kaninchen, jeder Hamster kann davon fett werden. Wir auch. Doch Sie werden von grünem Salat nicht fett, weil Sie es nicht im geringsten für möglich halten. Eine Kuh steht auf der Weide und frisst Gras und kann eine sehr dicke Speckschicht bekommen. Versuchen Sie mal, von Gras eine Speckschicht zu bekommen. Doch der Mechanismus, der dazu führt, dass die Kuh eine Speckschicht aufbaut, ist derselbe wie beim Menschen. Es sind Stresshormone, vor allem Cortisol, die dafür sorgen, dass aus Kohlenstoff und Wasser Fett gebaut wird, weil wir ein Mangelempfinden haben. Je mehr man ihnen ihre Speise verbietet, desto dicker werden sie, wenn sie sie essen. Wenn sie sich im Überfluss befinden, nehmen sie nämlich wieder ab. Das bedeutet, ernähren Sie sich wie ein Kind. Essen Sie genau das, was Sie wirklich essen wollen. Hören Sie auf, sobald Sie keinen Appetit mehr haben. Und analysieren Sie dann parallel dazu, warum hatten Sie eigentlich gerade Hunger, obwohl Sie doch zu dick sind? Was genau wollten Sie da eigentlich festhalten? Und damit kommen wir nun in den zweiten Teil.